stehst auf der Bühne und plötzlich landet ein UFO. Hey, was willst du von mir? Denkst du, du bist Hammer, wo ist dein Schädel, dein Verstand, du Penner? Hat Mama damals mit dir Nägel in die Wand gehämmert? Ich sehe die Szene, ich sehe überall Opfer. Nehme das Mic und gebe alles wie ein Überfallopfer. Ich bin muskulös, denn mich halten wie Fleischberge jung. Ich komm zum 1. Mai, trete Polizei, werde um. Die Kinder glauben meinen Parts bis zum letzten Satz. Zwischen ihren Arsch danach mit dem Strafgesetzbuch. Ach, Opfer, ich habe es nicht nötig, deine Braut anzusprechen. Ich glaube, sie hat ihren Arsch zu Hause vergessen. Denn du willst ein Feature und zeig mir, wie du Schwanz kaufst. Von unten sehen Sieger immer arrogant aus. Das Brenneisen, er soll Promo laufen. Nimm das Brenneisen, er wird unser Logo brauchen. Nimm das Brenneisen, Gangzeichen auf seinen Schädel. Wenn er schreit, gib ihm seine Eier als Knebel. Nimm das Brenneisen, er soll Promo laufen. Nimm das Brenneisen, er wird unser Logo brauchen. Nimm das Brenneisen, Gangzeichen auf seinen Schädel. Wenn er schreit, gib ihm seine Eier. Schwester ist schwer, ich kriege kein Hoch. Hab dein Weib an der Leine und dein Kind auf meinem Schoß. Finde sein Symbol, innere Werte in meinem Sack. Ich sattel deine Mutter, komm mit Lasso in die Stadt. Ich brauch keinen Urlaub, mich vertraut im Stroboskop nicht. Heute ist dein Todestag, liest du dein Horoskop nicht? Arme wie Beine, Beine wie Bäume. Verballer meine Gage für ein Zimmer von der Spiegel und mach Party alleine. In deinem Dorf ist die Pille alle. Ist mir egal, ich mein's Herz, ich fick alle. Es gibt gerade viel zu tun. Ich hab Stress wie 30 Schuls. Mein Style ist wie Hufbop. Arrogant, doch leider cool. Das brennt